Die Wasser des Lebens. Zögernd stand der Junge, der keinen Namen mehr hatte, auf und ging ein paar Schritte auf Atreo zu. Dann blieb er stehen. Atreo tat nichts. Er blickte ihm nur aufmerksam und ruhig entgegen. Die Wunde auf seiner Brust blutete nicht mehr. Lange standen sie sich gegenüber und keiner von beiden sagte ein Wort. Es war so still, dass jeder die Atemzüge des anderen hörte. Langsam griff der Junge ohne Name nach der goldenen Kette, die um seinen Hals lag, und nahm Aurin ab. Er bückte sich nieder und legte das Kleinod sorgsam vor Atreo in den Schnee. Dabei betrachtete er noch einmal die beiden Schlangen, die helle und die dunkle, die einander in den Schwanz bissen und ein Oval bildeten. Dann ließ er es los. Im gleichen Augenblick wurde der goldene Glanz Aurins so über alle Maßen hell und strahlend, dass er geblendet die Augen schließen musste, als hätte er in die Sonne geschaut. Als er sie wieder öffnete, sah er, dass er in einer Kuppelhalle stand, groß wie das Himmelsgewölbe. Die Quader dieses Bauwerks waren aus goldenem Licht. Mitten in diesem unermesslichen Raum aber lagen riesig wie eine Stadtmauer die beiden Schlangen. Atreo, Fuchur und der Junge ohne Namen standen nebeneinander auf der Seite des schwarzen Schlangenkopfes, der in seinem Rachen das Ende der weißen Schlange hielt. Das starre Auge mit der senkrechten Pupille war auf die drei gerichtet. Im Vergleich zu ihm waren sie winzig. Sogar der Glücksdrache erschien klein wie ein weißes Räubchen. Die reglosen Riesenleiber der Schlangen glänzten wie unbekanntes Metall, nachtschwarz die eine, silberweiß die andere. Und das Verderben, das sie hervorrufen konnten, war nur gebannt, weil sie sich gegenseitig gefangen hielten. Wenn sie sich je losließen, dann würde die Welt untergehen. Das war gewiss. Aber indem sie sich gegenseitig fesselten, hüteten sie zugleich das Wasser des Lebens. Denn in der Mitte, um die sie lagen, rauschte ein mächtiger Springquell, dessen Strahl auf und nieder tanzte und im Fallen tausende von Formen bildete und wieder auflöste, viel schneller als das Auge zu folgen vermochte. Die schäumenden Wasser zerstiebten zu feinem Nebel, in dem das goldene Licht sich in allen Regenbogenfarben brach. Es war ein Brausen und Jubeln und Singen und Jauchzen und Lachen und Rufen mit tausend Stimmen der Freude. Der Junge ohne Namen schaute wie ein Verdurstender nach diesem Wasser hin, aber wie sollte er zu ihm gelangen? Der Schlangenkopf regte sich nicht. Plötzlich hob Fuchur den Kopf, seine rubinroten Augenbälle begannen zu funkeln. »Könnt ihr auch verstehen, was die Wasser sagen?« »Nein«, antwortete Atreo, »ich nicht.« »Ich weiß nicht, wie es kommt«, raunte Fuchur, »aber ich verstehe es ganz deutlich. Vielleicht, weil ich ein Glücksdrache bin. Alle Sprachen der Freude sind miteinander verwandt.« »Was sagen die Wasser?«, fragte Atreo. Fuchur horchte aufmerksam und sprach langsam und Wort für Wort mit, was er hörte. »Wir, die Wasser des Lebens, Quelle, die aus sich selbst entspringt und umso reicher fließt, je mehr ihr aus uns trinkt.« Wieder lauschte er eine Weile und sagte, »Sie rufen immerfort, trink, trink, tu, was du willst.« »Wie können wir denn hinkommen?«, fragte Atreo. »Sie fragen uns nach unseren Namen.« »Ich bin Atreo«, rief Atreo. »Ich bin Fuhur.« Der Junge ohne Namen blieb stumm. Atreo sah ihn an, dann nahm er ihn bei der Hand und rief, »Er ist Bastian Balthasar Bux.« »Sie fragen«, übersetzte Fuchur, »warum er nicht selber spricht.« »Er kann es nicht mehr, er hat alles vergessen.« Fuchur horchte wieder eine Weile auf das Rauschen und das Brausen. »Ohne Erinnerung, sagen sie, kann er nicht eintreten. Die Schlangen lassen ihn nicht durch.« »Ich habe alles für ihn bewahrt, alles, was er mir von sich und seiner Welt erzählt hat. Ich stehe für ihn ein.« Fuchur lauschte. »Sie fragen, mit welchem Recht du das tust?« »Ich bin sein Freund.«